Morgen wird das Wirklichkeit sein, was heute noch wie ein Märchen klingt. Oder wie Science Fiction. In Wirklichkeit aber wird es real sein. Technik von morgen, die heute bereits in den Labors und Werkstätten der Forscher und Entwickler entsteht. Das Fahren wird stärker von Kommunikation geprägt sein. Heute sind die Insassen eines Autos noch weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, von der Landschaft, durch die sie fahren, und von der Straße vor ihnen. Sie wissen nicht, was sie dort möglicherweise erwartet. Stau, Behinderung, Gefahr, Unfall oder Positives, wie Sehenswürdigkeiten, Ereignisse, Ausstellungen, ein Vier-Sterne-Restaurant. Es gibt eine enorme Fülle von Dingen, an denen wir vorüberfahren, ohne auch nur zu ahnen, dass sie dort sind. Das Navigationsgerät von morgen wird in der Lage sein, auf Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten einer Stadt im Vorbeifahren hinzuweisen, markanten Punkten in Landschaften durch erklärende Geschichten eine neue Dimension zu verleihen, Aufschlussreiches zu einem Schloss oder Herrenhaus am Wegesrand beizusteuern, von interessanten Sportereignissen in der Umgebung zu berichten und Porträts herausragender Athleten zu liefern, die daran teilnehmen. Die Reise wird auf vielfältige Weise bereichert. Fahrzeug und Fahrer treten in eine neue Form der Kommunikation miteinander, zum Vergnügen und für die Sicherheit. Eines dieser Spezialistensysteme beobachtet zum Beispiel das Lenkverhalten des Fahrers. Ein müder Fahrzeugführer, das haben Untersuchungen über viele Jahre immer wieder bestätigt, macht häufiger als gewöhnlich kleine Lenkfehler. Das System bemerkt diese Veränderung und schlägt vor, eine Pause zu machen. Es ist eine noch neue und wahrscheinlich gewöhnungsbedürftige Form der Kommunikation. Eine Maschine, die mir sagt, was ich tun soll. Das klingt zunächst nicht unbedingt nach dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bei genauerer Betrachtung aber besteht der Vorteil darin, dass Agenten unbestechlich sind und Vorschläge machen. Solange die Freundschaft auf dieser Basis funktioniert, ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden. Neu bewertet werden muss das Ganze, wenn Agenten die Lizenz zum Abschalten des Fahrzeugs erhalten. Im Falle, dass ich nicht auf ihre Vorschläge eingehe, mein Verhalten für sie aber offensichtlich so weit vom Normalfall abweicht, dass die Situation gefährlich werden kann. Es ist eine alte, seit dem Beginn des Maschinenzeitalters immer wieder neu gestellte Frage, die damit im Raum steht. Wie weit sollen Maschinen in Entscheidungen einbezogen werden? Wirft man einen Blick in die Entwicklungslabors der Premium-Hersteller, lässt sich das relativ klar beantworten. Moderne Technik wird helfen, das Fahren sicherer und angenehmer zu machen. Sie wird den Fahrer unterstützen. Ihm das Fahren abnehmen hingegen wird sie nicht. Ein sicheres Fahrzeug allein garantiert ohnehin nicht, dass auch der Verkehr sicher ist. Jedes Auto ist ja eingebunden in ein großes Ensemble von Mitspielern, die alle miteinander von vielen unterschiedlichen Faktoren bestimmt werden. Verkehrsdichte, Wetter, Straßenverhältnisse, Behinderungen. Was, wenn sie sich miteinander darüber unterhalten? All die vielen Autos. Registriert ein Fahrzeug eine problematische oder gefährliche Situation? Glatteis, Nebel, Gegenstände auf der Fahrbahn? Sendet es die Informationen an die nachfolgenden Autos. Dort können Fahrer- und Agentensystem entsprechende Maßnahmen einleiten und ihrerseits die Informationen weiterreichen. Nachfolgende Fahrzeuge erhalten die Daten ebenfalls und errechnen die optimale Reaktion, bis hin zur Vermeidung von Verkehrsschlangen, weil sie ihre Geschwindigkeit so rechtzeitig und optimiert verringern, dass der Ziehharmonika-Effekt, der rätselhafte Stau aus dem Nichts, vermieden wird. Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation heißt das. Sie ist effektiver als zum Beispiel Warnhinweise im Radio. Die sind häufig nicht aktuell genug und werden nicht selten auch dann noch gesendet, wenn Störungen oder Gefahrenquellen längst behoben sind, der Stau sich aufgelöst, der Nebel sich verzogen hat. In der direkten Kommunikation der Fahrzeuge untereinander werden die Probleme in dem Moment gelöst, in dem sie entstehen, von allen, die davon betroffen sind. Neben dem Informationsaustausch der Autos untereinander wird der Straßenverkehr von einem weiteren Datenstrom durchzogen sein. Schilder, Ampeln, Hinweistafeln, Messstationen werden sich mit unseren Autos unterhalten, sie mit Informationen beliefern und ihrerseits auf die Botschaften der Autos reagieren. Ampeln passen sich der aktuellen Verkehrssituation an. Stures Abarbeiten von Intervallen, die häufig dazu führen, dass man vor Rot steht, während auf der durch Grün freigegebenen Straße niemand fährt, gehört dann der Vergangenheit an. Baustellen werden nicht nur darüber informieren, wo sie sich befinden, wie lange sie voraussichtlich existieren werden und in welchem Bauabschnitt sie sich aktuell befinden, sondern auch darüber, wie viel Verkehr dort gerade herrscht, wie hoch die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit ist und zu welchen Zeiten mit welchem Verkehrsaufkommen gerechnet werden muss. Zusätzlich werden Wetter- und Winddaten erfasst und übermittelt. Fahrzeuge, die auf diese Baustelle zufahren, erhalten die Information so weit im Vorfeld, dass vom Navigationssystem bei Bedarf alternative Routen errechnet oder Pausen an Sehenswürdigkeiten in der Nähe vorgeschlagen werden können. Bitte 5 Kilometer der Straße folgen. An unfallkritischen Kreuzungen und Einmündungen werden Autofahrer bei Zeiten über näherkommende Fahrräder und Fußgänger informiert. In Kombination mit im Fahrzeug installierten Kamerasystemen, die das Verkehrsgeschehen ebenfalls erfassen und aufgrund von Erkennungsmustern vorausberechnen können, zum Beispiel wie sich Fußgänger in den nächsten Sekunden verhalten werden, lassen sich Vorwarnsysteme installieren, die dem Fahrer von großer Hilfe sind. Fahrzeugumgebungskommunikation kann auch dafür sorgen, dass wir uns ziemlich genau an die Regeln halten. Straßenschilder mit Geschwindigkeitsvorgaben zeigen dem Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Das ist ja schon lange so. Parallel sendet das Verkehrszeichen die Botschaft per Funk an den zuständigen Agenten im Auto. Und der könnte dann dafür sorgen, dass man gar nicht schneller fahren kann. In anderen Fällen verhindern Verkehrszeichen ein Überholen, die Einfahrt in eine Einbahnstraße, Geisterfahrten, sogar das Parken an unerlaubten Stellen. Hier stellt sich dann wieder die Frage, wie weit das Ganze gehen soll und wie es wohl um die wunderbare Freundschaft zwischen Fahrer und seinem Auto steht, wenn die Maschinen ihre Aktivitäten so weit treiben, dass wir uns gegängelt fühlen. Ein Agent kann nämlich so programmiert werden, dass er sehr stur ist. Dann hat der Mensch kaum eine Chance gegen ihn. Die Programmierung kann allerdings auch so gestaltet werden, dass der Helfer sich nicht als Vollstrecker, sondern wie ein wohlmeinender Ratgeber verhält. Dann kann er uns ins Gewissen reden, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Mehr aber nicht. Und wir fahren dann wahrscheinlich ganz gut damit. Der große Vorteil der Assistenten und Agenten ist ja, dass sie immer da sind, immer aufmerksam bleiben und vieles registrieren, was wir übersehen. Fahren wird zu einem neuen Erlebnis. Wir bewegen uns nicht mehr nur schnell und effizient von Ort zu Ort. Wir fahren, ja reisen, vielmehr sicher und komfortabel und genießen eine der größten und faszinierendsten Erfindungen des Menschen, das motorisierte Fahren, wie nie zuvor. Rückenmassage bitte. Level 2. Ja, gut. Musik lauter? Musik lauter. Das ist nicht zu empfehlen, Sir. Wieso nicht? Ihr Puls ist sehr ruhig. Ja und? Fast zu ruhig. Bitte lauter. Es besteht die Gefahr von Unkonzentriertheit durch übermäßiges Wohlgefühl. Na, großartig. Übermäßiges Wohlgefühl. Man hat mir gesagt, du bist ein intelligenter Agent. Komfortagent übrigens. Also, mach, dass ich mich wohlfühle. Tu, was ich sage. Ihr Puls ist wieder höher, Sir. Sie regen sich auf. Dann mach bitte jetzt die Musik lauter. Nicht empfehlenswert, Sir. Wieso noch immer nicht? Sie haben nur eine Hand am Lenkrad. Nicht optimale Sitzposition. Und wir fahren zu schnell. Hier ist 100 erlaubt und wir fahren 110. Das ist vollkommen in Ordnung, innerhalb der Toleranzgrenze. Ich habe bei 110 abgeriegelt. Sie geben Gas für 130. Wenn du die Musik nicht lauter machst, dann mache ich es selbst. Aha. Du riegelst die Lautstärke auch ab, was? Tu ich, Sir. Wieso? Der Mensch ist nicht vollkommen, da er ja nicht unsterblich ist. Wo hast du denn das jetzt her? Aus einem Buch. Du liest Bücher? Gelegentlich, Sir. Und was steht da noch in dem Buch? Was ist heller als die Sonne? Und doch verfinstert sie sich.